Teresa Stratas sang Bertolt Brechts Text in der musikalischen Fassung Kurt Weils. Aus der Weil-Biografie Jürgen Scheberas, Leipzig 1983. Im Jahre 1943 fanden sich Brecht, Weil und Lenya zusammen, um operative antifaschistische Kunst zu produzieren. Für Propagandasendungen des Office of War Information, die über Kurzwellensender nach Europa ausgestrahlt wurden, vertonte Weil Brechts Gedicht Und was bekam des Soldaten Weib, das später mit Eislers Musik in das Stück Schwelg im Zweiten Weltkrieg aufgenommen wurde. Lotte Lenya sang die Weilsche Version zusammen mit Paul Dessaus Vertonung von Brechts Lied einer deutschen Mutter. Mit diesen beiden Liedern, an deren Ende jeweils der Tod faschistischer Soldaten steht, traten Kurt Weil und Lotte Lenya auch öffentlich auf während einer großen Anti-Hitler-Veranstaltung We Fight Back, die die beiden Emigranten Manfred Georg und Ernst Josef Aufricht organisiert hatten. Am 3. April 1943 fand der Abend vor über 3000 Zuhörern, darunter zahlreiche Emigranten, die an der Ostküste der USA lebten, im New Yorker Hunter College statt. Bunt wie dieser Abend war auch die im September 1942, also etwa ein halbes Jahr früher gestartete Rundfunksendereihe gleichen Titels. Die Sendereihe We Fight Back war freilich nur Teil eines größeren Programms, das für das Office of War Information in diversen Sprachen produziert und über diverse Rundfunkstationen ausgestrahlt wurde. Die deutsche Reihe wurde durch den Untertitel German American Loyalty Hour spezifiziert. Dieser machte die eigentliche Absicht der Sendefolge deutlich. Sie wandte sich nämlich vor allem an diejenigen der bereits vor 1933 in den USA ansässigen Deutschamerikaner, die sich als neutral ausgaben oder gar unter den Einfluss der NS-Propaganda geraten waren und auf die im Sinn der Politik der Vereinigten Staaten Einfluss genommen werden sollte. Aufklärung dieser Art war bitter nötig, denn noch bis ins Jahr 1942 fand die pronazistische Stimmung unter den Deutschamerikanern ihr Echo im Charakter und in der personellen Besetzung bestimmter deutscher Rundfunkprogramme. Die kommerziellen Stationen standen ja bekanntlich jedem Käufer von Sendezeit offen. Erst nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg mussten sie sich dem Druck des Office of War Information beugen und sich von ihren pronazistischen Mitarbeitern trennen. Die Sendereihe We Fight Back entstand aus Vorarbeiten und vorherigen Sendereihen des German Jewish Club und der Zeitung Aufbau, um die herum sich viele künstlerisch und literarisch tätige Emigranten aus Deutschland sammelten. Die eben zitierten Informationen stammen von dem Exilforscher Ernst Löwy. Um die Profi-Qualität der Reihe zu betonen, Leiter war neben Manfred Georg vom Aufbau Ernst Josef Aufricht, und der hatte vorher in Berlin das Theater am Schiffbauer Damm geleitet. Von der ganzen Reihe, die länger als ein halbes Jahr existierte und wöchentlich je eine halbe Stunde lang über diverse Mittelwellensender ausgestrahlt wurde, und zwar nicht nur in New York, sind drei Folgen erhalten geblieben. Sie sind, wie viel anderes Material, für uns zugänglich im Deutschen Rundfunkarchiv Frankfurt. Für die Bedürfnisse unserer heutigen Sendung haben wir aus den drei Folgen unter Beibehaltung der Struktur und der ungefähren Durchschnittslänge eine Modellsendung von damals zusammengestellt. We Fight Back, German American Loyalty Hour, 1942-43. Unter anderem mit der Originalproduktion des Walter-Mehring-Hörspiels Der Freiheitssender.